Episode 6, ein Interview mit Norm Nauber von Ruckers mit Sprossen, Teil 1. Der Vegan Köln Podcast. Mein Name ist Niklas von www.veganköln.de, wo ich euch zeige, wie ihr euren Traumkörper und optimale Gesundheit mit einer 100% veganen Ernährung bekommt. Also, bleibt dran. Hallo Sportskameraden, ich bin's wieder, euer Niklas. Heute möchte ich euch eine ganz besondere Person vorstellen. Nämlich Norm Nauber von Ruckers mit Sprossen. Und dafür nochmal vielen Dank, dass du all meine Fragen beantwortet hast. Und mir wirklich so viele Infos über dich und deine Ziele gegeben hast und auch über deinen Ernährungs- und Trainingsplan, auf den ich jetzt in den folgenden Videos näher eingehen werde. Bevor ich jetzt aber anfange, möchte ich euch nochmal dazu auffordern, bitte mein Newsletter zu abonnieren, wo ich euch jede Woche immer einen Muskelaufbau- und ein Fettabbaurezept zuschicke und alle Neuigkeiten, die es gerade bei mir gibt. So, nun zu Norm Nauber. Norm Nauber hat einen YouTube-Kanal namens Rohkost mit Sprossen, der jetzt schon über 100 Videos hat und über 700 Abonnenten. Er ist ungefähr ein Jahr schon auf YouTube aktiv und hat wirklich eine riesige Resonanz bekommen. Außerdem hat er schon ein E-Book. Das E-Book heißt Ewig gesund, Nahrung, Sport, Einstellung und ist wirklich ein sehr, sehr gutes Buch, was man auch auf seiner Internetseite normnauber.de finden kann, die ich hier unten auch verlinken werde. Und ich lese euch erstmal die Kapitel vor in diesem E-Book. Die Kapitel sind Kraft der Gedanken, Sport, Umwelteinflüsse, Entgiftung, Ernährung und das letzte Kapitel ist Rezepte. Allein an den Kapiteln kann man schon erkennen, dass er mit seinem Buch eigentlich einen komplett neuen Lifestyle in die Welt bringen möchte. Nämlich er sagt, dass auch das die spirituellen Seiten, also die innere Einstellung, Sport und auch die Umwelteinflüsse auch extrem wichtig sind. Also eigentlich die Ernährung ist nur ein kleiner Teil, ein Bruchteil sozusagen vom ganzen Großen. Außerdem erläutert er auch noch in seinem Buch die ganzen Vorteile von der veganen Ernährung. Dass es nicht nur auch gut ist für die Umwelt und für die Ethik, es ist auch gut für die Egos da draußen. Nämlich die vegane Ernährung ist auch extrem gesund und ist eine perfekte Ernährung für maximalen Muskelaufbau und gesunden und nachhaltigen Fettabbau. Denn die ganzen tierischen Fette und Transfette in den ganzen verarbeiteten Produkte erhöhen das Risiko von Herzinfarkt oder Krebs, sondern auch für die ganzen anderen Volkskrankheiten wie Diabetes und all die Geschichten, ja. Also auch für die Egos da draußen, die vegane Ernährung ist wirklich eine richtig gute und nachhaltige Ernährung. Egal was für welche Ziele du verfolgst, ob du es Muskeln aufbauen möchtest oder Fett verbrennen möchtest. Gut, so viel zu den Produkten von Normen. Also alle Produkte findet ihr auch auf normnauber.de oder auf meiner Webseite www.veganköln.de, wo ich euch auch noch die ganzen Produkte vorstelle und die Philosophie von Norm Nauber auch nochmal weiter erläutere. Und auch die ganze Ernährung und den ganzen Trainingsplan auch, werde ich auch auf meiner Seite posten. Gut, wie und warum ist er jetzt vegan geworden? Auf diese Frage hat er Folgendes geantwortet. Also früher hat er trotz 10-stündigen Schlaf, war er immer müde und abgefuckt im modernen Deutsch. Er hatte extreme Augenringe und seine sportliche Performance war miserabel. Er hat dann wirklich immer alles rumprobiert und hat alles hinterfragt. Zuerst hat er Milch durch Sojamilch ersetzt, was aber auch nicht perfekt ist, weil Sojamilch auch viele Hormone hat, in sich hat, was dann die Männer etwas weiblicher machen und die Frauen etwas männlicher. Also das hat auch nicht wirklich geklappt. Danach hat er alle glutenhaltige Produkte und Tierprodukte rausgenommen. Das war jetzt schon besser, aber er hat sich immer noch nicht optimal gefühlt. Danach hat er einmal auf YouTube ein Video von Markus Rotkranz gesehen, der wirklich einer der berühmtesten Veganer ist. Und auch einen richtig durchtrainierten Körper hat. Das könnt ihr auch mal unter YouTube gucken. Markus Rotkranz ist wirklich ein richtig guter YouTuber. Und er hat ein Video von ihm gesehen, wie er ein Wildkräuter-Smoothie gemacht hat. Noch mit ein paar Früchten. Und es hat ihn einfach inspiriert. Dieses Video hat ihn dann überzeugt, die Rohkost zu starten. Dann hat er für 1-2 Monate wirklich nur Obst gegessen, was aber ziemlich schlecht war, weil er nicht wirklich über die Reife von Obst Bescheid wusste und dadurch durch diesen ganzen Zucker und die überzuckerten Produkte wieder antriebslos und unkonzentriert wurde. Denn nur Obst über mehrere Monate ist ganz sicher nicht gesund. Man braucht auch Gemüse und solche Sachen. Daher hat er danach alles Obst rausgestrichen. Er hat sich danach nur noch von Kohlgemüse und Grünzeug ernährt und gar kein Obst mehr zu sich genommen. Leider hat er aber das Obst durch Nüsse und Avocado und so durch fettige Öle ersetzt. Dadurch ist sein Hautbild wieder sehr schlecht geworden und er hat sich eigentlich wieder so gefühlt, wie als ob er wieder tierische Produkte isst. Danach hat er den Fettanteil runtergeschraubt und das Obst auch, aber diesmal Sprossen wieder nach oben gemacht und auch Algen wie Chlorella zur Entgiftung von Schwermetallen in die Ernährung eingeführt. Und das war für ihn wirklich die perfekte Ernährung. Er hat sich extrem fit auf diese Ernährung gefühlt und isst jetzt extrem viel Sprossen. Er hat sogar Tage, wo er 100% selbst gezüchtete Sprossen isst und wie er diese Sprossen selbst züchtet und was für Vorteile und Nachteile die haben, seht ihr dann auch nochmal im nächsten Video. Und er hat dann auch gemerkt, dass die Verdauung wieder richtig gut war. Und das war wirklich jetzt für ihn die perfekte Ernährung, was ich finde, ist vielleicht etwas radikal. Also es kann sich jetzt nicht jeder auf der Welt so ernähren, aber ist von ihm die Meinung und ist für ihn die Ernährung, die für ihn am besten passt. Aber er sagt danach auch, dass wirklich die Ernährung auch nur ein kleiner Bruchteil war. Er hat auch angefangen, mehr Sport zu machen. Und die innere Einstellung hat sich auch mit der Ernährung geändert. Das ist auch extrem wichtig. Jetzt werde ich einen kurzen Cut machen. Das wäre jetzt die Geschichte von ihm und die Gründe, warum er vegan geworden ist. Und dann im nächsten Video werde ich dann euch erläutern, wie genau der Ernährungsplan von ihm ist und wie er die Sprossen züchtet, was für mich auch extrem interessant ist. Das habe ich vorher eigentlich noch nie gehört, dass einer Sprossen züchtet bei sich zu Hause. Ist mal was anderes. Das werde ich euch dann im nächsten Video weiter erläutern. Und im letzten Video werde ich euch dann erzählen, wie er trainiert. Ihr könnt ja auch nochmal ein paar Fotos von ihm auf YouTube sehen. Er ist zwar nicht extrem muskelbepackt, aber er hat auf jeden Fall einen sehr athletischen Körper und ist auf jeden Fall fit. An alle Leute jetzt, die nicht wirklich mitgekommen sind oder einfach mehr Infos suchen, geht einfach auf meine Seite www.veganköl.de, wo ich alle Infos jetzt nochmal so protokollieren werde, die ich in diesem Video und auch in den folgenden Videos über Norm Nauber erzähle. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Also ich freue mich schon aufs nächste Video, wo ich euch den Ernährungsplan erläutere. Und falls ihr noch nicht mein Newsletter abonniert habt, macht das bitte. Das könnt ihr auch unter www.veganköl.de machen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, wo ich euch dann die Ernährung von Norm Nauber erläutern werde. Gut, das war euer Niklas. Wir sehen uns dann gleich wieder. Peace. Falls euch der Podcast gefallen hat, vergesst nicht, mir eine Bewertung auf iTunes zu geben. Helft mir dabei, die vegane und gesunde Nachricht für alle zugänglich zu machen. Für weitere Informationen und Fragen geht auf meine Webseite www.veganköl.de. Haltet euch fit!